Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen zu Frequency, eine Stunde Netzmusik mit Christian Grasser am Mikrofon. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt's brandneue, aber auch altbewährte Klänge, Indie-Klänge, um genau zu sein. Aber inwieweit man bei Net Audio von alt sprechen kann, ist natürlich auch noch ein bisschen was anderes. Los geht's jedenfalls mit einem sehr neuen Album der Toothaches, die vier New Yorker haben offensichtlich nicht nur Zahnschmerzen, sondern auch im Kopf tut's ein wenig weh. Zumindest könnte man das denken, wenn man sich den Titel ihres neuen Albums anschaut. Headaches heißt es, also Kopfschmerzen. Schmerzen verursachen die fünf Stücke beim Hören allerdings nicht, zumindest nicht bei mir. Ich hoffe, bei euch ist es ähnlich. Wir hören The Toothaches mit Easy. Yeah. Easy von The Toothaches, ein Dance-Punk-Quartett aus Brooklyn, New York. So beschreiben sich die vier Jungs und Mädels aus der gefühlten US-Hauptstadt jedenfalls. Tatsächlich ist aber gar nicht so viel Punk zu hören und man spürt auch nur ein bisschen Tanz. Indie-Folk, Pop und Rock. Das sind eher so die passenderen Schubladen für ihre Klänge. Ihr neues Album heißt, wie schon erwähnt, Headaches und erschien am 27. Juni. Obwohl, um genau zu sein, müsste man das eigentlich eine EP nennen. 5 Songs sind drauf. Auf 3 davon hatten die Toothaches auch Unterstützung von befreundeten Musikern, unter anderem bei dem eben gehörten Opener Easy, featuring Matt Turowski und Sam Friedman. Jetzt hören wir noch einen Song der Toothaches, Where Did You Go? Thank you. The Toothaches mit Where Did You Go? Der Song ist Teil ihres neuen Albums Headaches. Das beherbergt zwar nur 5 Songs, kommt aber trotzdem auf knapp 28 Minuten, also durchaus schon auf Albumlänge. Ein Gratis-Stream des Albums findet ihr bei der Musikplattform Bandcamp. Den Download gibt es dort ebenfalls. Der kostet $5 oder mehr, pay what you want also. Und für die echten Fans gibt es eine limitierte Pressung des Werks auf Vinyl. Gerade mal 200 Stück gibt es davon, also falls ihr eine wollt, solltet ihr euch eventuell beeilen. Soweit zu der, Zitat, American Dance Punk Band The Toothaches. Wir werden zum Schluss noch ein Stück von ihnen hören. Weiter geht's aber erstmal mit einem Belgier, und zwar Odran Trümmel. Der geht in eine ähnliche musikalische Richtung wie The Toothaches. Wir hören Secret Island. Butter and jam on my toast, drill out the map of a secret island. I can't make out the sunny coast Secret Island von Odran Trümmel, erschien beim französischen Indie-Label Another Record. Vor einer gefühlten Ewigkeit schon kam dieses Album bzw. dieser Track heraus. Das muss so ungefähr irgendwann im letzten Jahrzehnt gewesen sein. Noch ein paar Jahre älter, sind die nächsten Stücke unter anderem vom Sundays in Spring Netlabel. Das gibt's leider nicht mehr, schon seit Jahren nicht mehr. Dort erschienen allerdings Stücke von wunderbaren Indie-Künstlern wie V.O. zum Beispiel oder Sepia Hours, und genau die hören wir jetzt mit Miss 16 und Summer's End. Viel Spaß! The time is fading into long sleep. He had missed her for so many weeks. He was so number 16. Sepia Hours mit Summer's End, das eben gehörte Stück, beziehungsweise das Net-Label dahinter, hat mich so ein bisschen in diese merkwürdige Net-Audio-Welt hineingezogen und eingeführt. Sundays in Spring hieß das belgische Net-Label, das diese Klänge vor knapp 10 Jahren veröffentlicht hatte. Leider ist von dem Label nicht mehr wirklich viel übrig geblieben. Die Seite ist offline, die Veröffentlichungen wurden leider nicht archiviert, zumindest nicht öffentlich, beziehungsweise im Netz. Und auch ich habe es irgendwie versäumt, damals alle Alben zu sichern. Ja, mit dem etwas durchaus naiven Glauben, dass im Netz schon nichts verloren geht. Einige der alten Netlabels, die in der Ära von Sundays in Spring aktiv waren, sind trotz jahrelanger Inaktivität aber immer noch online. So zum Beispiel Muerte Pop. Da steckt der Tod ja schon im Namen. Wir hören die wunderbaren Let's Drive to Alaska. Thank you. soldier who can take apart and reassemble a gun. They seem to whisper. Move Me Sideways von Tone aus Dänemark. Die Musikerin war übrigens die erste Künstlerin, die trotz einer freien Veröffentlichung bei einem Netlabel mit einer klassischen Verwertungsgesellschaft kooperiert hatte bzw. dort Mitglied war. Eine Pionierin also. Davor hörten wir Code 314 and Matthias B. vom Tripostal Netlabel The Wine of Youth. Heißt das Stück, das wir dort hörten. Mit einer elektronischen Richtung machen wir jetzt auch weiter, auch wenn sich der nächste Song so ein bisschen in die Post-Rock-Ecke einordnen lässt. Wir hören French Teen Idol mit Shouting Can Have Different Meanings. Ein Stück, das auch deshalb gerade sehr gut passt, weil die Fußball-Weltmeisterschaft ja noch anhält. Wer genau hinhört, der erkennt nämlich in dem Stück einen italienischen Fußballkommentator. Fußballstimmung, mit der sicherlich auch Nicht-Fußballfans was anfangen können. French Teen Idol mit Shouting Can Have Different Meanings. Thank you. Noch eine Net-Audio-Leiche war das. Endlos mit Renne durch dein Leben vom One-Bit-Wonder-Net-Label. Das kam, wenn ich mich nicht ganz täusche, aus Sachsen. Und das war's dann aber auch mit dieser posthumen Zelebrierung des Net-Audio. Es gibt ja auch noch ein paar Net-Labels und Net-Audio-Künstler, die aktuell Musik machen. Die am Anfang bereits erwähnten Toothaches aus New York zum Beispiel. Von denen wollte ich ja noch ein Stück spielen und genau das wird jetzt auch geschehen. Ein weiterer Song ihres neuen Albums Headaches und der Track passt zum sommerlichen Wetter, Into the Sun heißt er. Das war's soweit von mir. Mein Name ist Christian Grasser und ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis bald. Tschüss. Thank you. We keep one foot at the door. We're unaffected. What do we have in store?